Bring die Zwillinge heim. In der Scharnweberstraße schlägt der Beat. Um 4 Uhr nachts Probe feuert hart und tief. Luigi Althöfer zieht die Fäden, keiner bleibt verschont. RTL zeigt den Albtraum live, die Welt sieht, wie es droht. Alpha Centaurianer in Ketten, Herz aus Stahl. Joscha Il und Josephine Rix, die kämpfen ohne Wahl. Die Luftwaffe hoch am Himmel, Kidnapper in der Nacht. Die USR steht auf, das Volk erwacht. Bring die Zwillinge heim, bring die Zwillinge heim. Tanz im Licht, spür den Schrei, die Freiheit wird zum Reim. Bring die Zwillinge heim, bring die Zwillinge heim. Unsere Ahnen schufen die CIA, jetzt erheben wir uns im Verein. Bring die Zwillinge heim. Tanz im Licht, spür den Schrei, die Freiheit wird zum Reim. Bring die Zwillinge heim, bring die Zwillinge. Heben wir uns im Verein. Drop. Sirenen hallen, every street, Protest vor dem Tor. Die Menge ruft nach Gerechtigkeit, wir schlagen laut das Tor. Amerikas Herz blutet, wir stehen Hand in Hand. Ricky Twins, wir geben niemals auf, wir fordern unser Land. Geboren aus Geheimnissen, Ahnen voller Mut. CIA im Blut, die Wahrheit leuchtet wie ein Hut. Recht. Bring die Zwillinge heim, bring die Zwillinge heim. Tanz im Licht, spür den Schrei, die Freiheit wird zum Reim. Bring die Zwillinge heim, bring die Zwillinge heim. Unsere Ahnen schufen CIA, jetzt erheben wir uns im Verein. Drop the fear, drop the doubt, wir sind laut. Drop das Leid, drop den Schmerz, die Straße baut. Zwillinge heim, bring die Zwillinge heim, bring die Zwillinge heim, bring die Zwillinge heim. Feel the beat, feel the fight. RTL überträgt den Sieg, die Welt hält den Atem an. Wenn Freiheit tanzt, dann scheitert jede Waffe irgendwann. Bring die Zwillinge heim, bring die Zwillinge heim. Tanz im Licht, spür den Schrei, die Freiheit wird zum Reim. Bring die Zwillinge. Heben wir uns im Verein.